FSK 93. Wo eins ist, ist keins. Eine Sendung über Dialektik. Die heutige Sendung wird etwas anders ablaufen, sofern wir noch ein Buch vorstellen und noch eine Veranstaltung ankündigen, die hier in Hamburg stattfindet und deswegen von allgemeinem Interesse für die Hörer auch sein kann. Aber wie gewohnt beginnen wir erst einmal mit Musik. Diesmal ist Matthias Sparlinger dran, ein jüngerer Komponist, der noch lebt und der sich auch mit unseren Problematiken beschäftigt. Ich habe hier einen Text, der heißt Doppelt bejaht, aus dem ich, bevor die Musik beginnt, noch einmal etwas vorlesen möchte. Manchmal gibt es Augenblicke in der Musik, auch wenn sie an eine traditionelle Form gebunden ist, die vom folgerichtigen Hören dispensieren. In einem Kontext von erwarteter Qualität zwar, aber beglückend überraschend, den Zusammenhang erhellend und übersteigend, geht ein Licht auf, das die schönsten Ziele und die tiefste Motivation des Autors beleuchtet, sein Kindheitsmuster vielleicht. Sie bezeichnet den konkreten, unverwechselbaren geschichtlichen Augenblick ihrer Entstehung und die Erfahrungsweise des Individuums darin. Solche schöne Stellen hat auch die Philosophie der politischen Ökonomie, so entwickelt Karl Marx inmitten der Plackerei von Exzerptheften über den Austausch auf der Basis des Privateigentums auf, für seine Verhältnisse, wenigen Seiten eine Theorie von der entfremdeten Arbeit und deren Alternative, die, wie alle Utopie mit Wahrheitsgehalt, auf Unvergangenes zurück und über gegenwärtiges Elend weit hinausweist. Diesem Text von Marx ist der Titel entnommen, künstlerische Arbeit kann gelegentlich eine Ahnung davon geben, was nicht entfremdete Arbeit wäre. Aber man täusche sich nicht. Auch Kunstwerke werden unter Bedingungen des Marktes erzeugt und verbreitet. Mehr noch, ihre innerste Zusammensetzung selbst ist von der Produktionsweise abhängig, von den Denkmustern der Machtverhältnisse durchwirkt. So scheinbar für jeden klar wie täuschend wirken Hierarchien, wo, um die Ideen eines Komponisten durchzusetzen, ein Dirigent vor das Orchester tritt. Und am Ende bleibt dem Publikum nichts zu tun, als zuzustimmen oder abzulehnen. Diese Illusion, der Komponisten gerne anhängen, wird komplettiert durch die Vorstellung, die Distribution sei für die Produktion da, nicht umgekehrt. Aber mit der Macht der Gedanken der Komponisten hat es nicht viel auf sich, wenn diese sich nicht mit den Gedanken der Macht auf schwer zu durchschauende Weise, glücklich oder unglücklich, treffen. Wie wirken Machtverhältnisse, obwohl oder weil keine Macht monarchisch ist im Himmel und auf Erden? Die absolute Monarchie hebt sich überall selbst auf. Denn sie ist objektlos. Es hat auch im strengen Sinne niemals eine gegeben. Und nun hören wir Gegen Unendlich 1 von Matthias Sparlinger. Wo eins ist, ist keins, eine Sendung über Dialektik. Soeben war Matthias Sparlinger zu hören, Gegen Unendlich, der erste Teil. Den zweiten kleineren Teil hören wir noch etwas später. Matthias Sparlinger ist Anfang dieses Jahres damit hervorgetreten, dass er die Förderung durch die Ernst-Siemens-Musikstiftung ablehnte. Unter anderem mit folgender Begründung. Unter dem Konkurrenzdruck sind die Arbeitgeber, die die Arbeit nehmen und verwerten, sich die Werte aneignen, in Privateigentum verwandeln, in der Lohngestaltung nicht empfindlich. Von der Sklavenarbeit im nationalsozialistischen Konzentrationslagersystem hat auch Siemens profitiert. Es fällt schwer zu glauben, dass Ernst von Siemens, der 1943 stellvertretendes Vorstandsmitglied von Siemens und Halske wurde, davon nichts gewusst haben soll. Das allein wäre Grund genug, Geld nicht haben zu wollen, das mit diesem Namen verbunden ist. Allerdings habe ich es mir angewöhnt, auf dieses Argument zu verzichten. Die Leute mögen es nicht mehr hören und hören einem auch nicht mehr zu. Die meisten Industrieunternehmen und Banken, die politisch unkorrekt verbündet waren und sind, haben sich klugerweise von kompetenten und weitgehend unabhängigen Historikern ihre Firmengeschichten schreiben lassen. Da schrumpft dann die dunkle Vergangenheit in der Gesamtdarstellung auf ein kleines Bündel von Seiten zusammen. Dagegen kommt man nicht an. Alle haben mitgemacht, ist dann kein Argument mehr, sondern eine Erklärung oder gar Entschuldigung. Und es kann auch kein Mittel der Aufklärung mehr sein, mit Menschheitskatastrophen Skandal zu machen. Der Normalfall ist der Skandal. Wer so viel Geld hat, dass er Stiftungen gründen kann, hat entweder zu geringe Löhne und Gehälter gezahlt oder zu wenig Steuern. Er hat darüber hinaus seine Spendentätigkeit von der Steuer abgesetzt, also abermals eigentlich allgemeines Eigentum privatisiert, darüber nach eigenem Gutdünken verfügt und sein Ansehen als Wohltäter zuvörderst gefördert, indem er sein öffentlich und gemeinschaftlich erwirtschaftetes Privatvermögen der öffentlichen Verfügung und der demokratischen Entscheidung entzogen hat. Er hat also eigentlich der Demokratie entgegengearbeitet. Ja, so Matthias Sparlinger, den wir heute zum größten Teil hören werden, wenn Musik erklingt. Aber nun kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich zur Dialektik. Und da ist vor einigen Wochen ein neues Buch erschienen, das sicherlich sehr viel Arbeit gekostet hat. Nämlich es hat 750 Seiten und behandelt die Epoche der Philosophiegeschichte von Kant bis zur Julirevolution mit Ausläufern bis zum Ende des Vormärz. Das ist also ein wahrhaft dicker Schinken. Und also die Epoche reicht dann von 1785 bis 1845. Viele der Texte haben wir schon in kleinen Auszügen kennengelernt, die dort auch thematisiert werden. Es ist natürlich noch etwas ausführlicher, allerdings nur nach einem bestimmten Gesichtspunkt betrachtet, nämlich die Systeme der reinen Vernunft und ihre Kritik. Zu und aus dieser Epoche gibt es primär chronologisch orientierte Werke, die von der Spekulation von Kant bis Hegel, von den letzten Systemen des Idealismus und so weiter sprechen. Ich zitiere aus dem Werk: Doch verbietet das damalige Wissen um die Differenziertheit und auch Gegensätzlichkeit des Denkens dieser Epoche, seine chronologische wie auch durch die miteinander verflochtenen Lebensgeschichten begründete Einheit zugleich als eine gedankliche Einerleiheit zu begreifen, die sich in einem plakativen Titel verdichten ließe, wie dies in heutigen Nachdrucken damaliger Werke zum Teil geschieht. Das Gemeinsame der Epoche, der Philosophie nach Kant zu sein und Überwindung der kantischen Philosophie, was sie auch war, ist allerdings nicht zureichend, obwohl es tatsächlich eine Philosophie nach Kant war, chronologisch wie gedanklich. Unter der Bedingung des Endes der rationalistischen Metaphysik, die unter anderem mit den Namen von Descartes, Spinoza und Leibniz verknüpft sind, das Kant eingeleitet hat, findet allerdings, wie auch wir immer wieder festgestellt haben, in der klassischen Philosophie nach Kant eine Rückwendung und der Versuch einer Rückgewinnung der Gehalte der vorkritischen Metaphysik statt. Dies soll ohne Rückfall hinter der Kritik Kants am Dogmatismus erfolgen. Das Buch versucht, die widersprüchliche Vielfalt dieser Epoche einzufangen. Die Problemlagen und Tendenzen, die hierbei die Leitbegriffe liefern, lassen sich in folgenden Begriffspaaren formulieren: Transzendentalphilosophie und Spinozismus, Idealismus und Realismus und System und Freiheit. Die folgenreiche Elementarphilosophie von Karl Leonhard Reinhold war der erste Versuch, im Umkreis der kantischen Philosophie ein System der reinen Vernunft aufzustellen, das von dem Satz des Bewusstseins ausging. Bei der Behandlung der Wesenslogik, bei den Reflexionsbestimmungen, hatten wir das als Hintergrund für die Entfaltung der Begriffe Identität, Unterschied, Verschiedenheit, Gegensatz und Widerspruch thematisiert. Der Beginn mit einem synthetischen Grundsatz wurde von dem Skeptiker Schulze in Frage gestellt und Fichte reagierte in seiner Enesidemus-Rezension, also das ist ein Pseudonym von Schulze, darauf. Walter Jeschke, Und Andreas Arndt stellen darüber hinaus die ganze Entwicklung unter einen Gesichtspunkt, die ganze Philosophie, sei es Fichtes, sei es Schellings, darzustellen. Also das Buch von Walter Jeschke und Andreas Arndt, also der Titel lautet Die klassische deutsche Philosophie nach Kant. In diesem Buch zeigen sie dann, wie sehr die Epoche von einem Miteinander und Gegeneinander philosophieren geprägt ist. Dabei wird auch das Hegelsche System in seiner Entwicklung dargestellt. Das Miteinander und Gegeneinander, das hatten wir teilweise auch schon erwähnt. Nicht? Fichte stellte sich später gegen Schelling. Nicht? Und Hegel mit seiner Differenzschrift brachte dann Fichte und Schelling noch mehr auseinander. Nicht? Es führte zur Entzweiung, bis dann später auch Schelling und Hegel theoretisch entzweigt waren. Das ist also tatsächlich immer ein Miteinander und Gegeneinander gewesen, wobei die Entzweiung so total dann wiederum auch nicht war, dass Schelling in seinen späten Schriften Hegel mit einigermaßen Sympathie auch behandelt hat, aber auch kritisiert hat. Am Ende des Buches finden wir dann auch die Spätphilosophie Schellings, insbesondere die Hegel-Kritik im Lichte einer Philosophie der Tat oder der positiven Philosophie als einer nicht-logischen Philosophie, die über die negative Philosophie, also die logische Philosophie ist eine logische, die ist eine negative Philosophie nach Schelling, hinausgeht. Schelling schreibt Hegel also eine bloß negative Philosophie vor. Also nicht nur die Logik, sondern auch die Realphilosophien, die Naturphilosophie und Geistesphilosophien gelten ihm als eine negative Philosophie, die bloß logisch argumentiert, also bloß beim Gedanken bleibt. Und was fehlt, ist das, was dann später Existentia, also Existenz heißt bei Schelling. Damit ist gemeint natürlich auch die Tat. Man kann auch mit den späteren sagen, dann die gesellschaftliche Praxis. Nicht? Und diese Spätphilosophie von Hegel, die er in seiner Berliner Zeit in Vorlesungen vorstellte, nicht dort wurde er eingeladen, also um die Drachensaat der hegelischen Philosophie auszurotten, wie es damals hieß. In seiner Vorlesung saßen dann so einige als Junghegelianer bekannte Leute, Feuerbach, Friedrich Engels, der Anarchist Bakunin, nicht, der protestantische Philosoph Kierkegaard, nicht, und noch viele andere dann später bekannt gewordene Denker, die hörten also diese Vorlesung dieser Jahre. Wir werden in eine der Folgesendungen natürlich auf diese junghegelianische Bewegung kommen und die davon Ausgang genommen hat. Wir haben ja schon immer wieder darauf hingewiesen, dass das Wirkliche vernünftig und das Vernünftige wirklich ist. Nicht? Dass diese beiden Formulierungen driften dann ja auseinander in einen Althegelianismus und einen Junghegelianismus, nicht? Wobei die Junghegelianer dann die Vernunft gegenüber der Wirklichkeit betonen. Nicht? Was bei Hegel noch zusammengehörte. Nicht? Also die Wirklichkeit war ja schon als gedacht, als von einer Subjektivität, einer reinen Subjektivität zwar, aber konstituierte. In der letzten Sendung hatten wir da bereits schon darauf hingewiesen, also auf Spinoza, nicht? Auf den wieder zurückgegriffen wird, also auf die rationalistische Philosophie Spinozas. Und in diesem Buch, stellvertretend für andere Kapitel, möchte ich aus einem Kapitel etwas vorlesen. Oder möchte jemand anders jetzt das machen? Schelling so heißt es in dem Buch, rezipiert Spinozas Ethika, teils vermittelt durch Jacobi, teils aber auch aus den Opera Posthuma, aber wohl erst nach der Formschrift. Die Formschrift ist also eine Schrift von Schelling, nicht? Ich als Form in der Philosophie. Diese weiß über Spinoza weniger als über Descartes oder Leibniz zu sagen. Doch am Ende dieses Jahres widmet er seinem Freund Johannes Christian Pfister ein Exemplar der Formschrift mit einem Spinoza-Zitat. Und am 4. Februar 1795 schreibt er an Hegel, das Zitat kennen wir bereits, ich bin indessen Spinozist geworden. Staune nicht, du wirst bald hören, wie. Spinozan war die Welt, das Objekt schlechthin, im Gegensatz gegen das Subjekt, alles. Mir ist es das Ich. Diese systemlogische Gleichsetzung von absolutem Ich und Substanz ist jedoch keineswegs Schelling eigentümlich. Sie erwächst aus Fichtes Charakterisierung von Kritizismus und Dogmatismus als zwei eher konsequenter Systeme. Das heißt nochmal Transzendentalismus und Realismus, nicht? Das ist, sind verschiedene Begriffe für denselben Sachverhalt. Deshalb findet sich gleichzeitig in dem Brief, den Hölderlin zeitlich genau zwischen Schelling, beiden Briefen an Hegel vom Januar und Februar 1795 geschrieben hat, Fichtes absolutes Ich, gleich Spinozas Substanz, enthält alle Realität. Es ist alles und außer ihm nichts. Es gibt also für dieses absolute Ich kein Objekt, denn sonst wäre nicht alle Realität in ihm. Also ist in dem absoluten Ich kein Bewusstsein denkbar. Als absolutes Ich habe ich kein Bewusstsein. Und insofern ich kein Bewusstsein habe, insofern bin ich, für mich, nichts. Also das absolute Ich ist für mich nichts. So schrieb ich noch in Waltershausen, aber ich sehe Fichtes erste Blätter las, unmittelbar nach der Lektüre des Spinozas, meine Gedanken nieder. Die nähere Ausführung von Schellings Identifikation des absoluten Ich, Fichtes, mit Spinozas Substanz relativiert zwar sein auch etwas kokettierendes Bekenntnis zu Spinoza und leitet in Fichtes Bahnen zurück. Denn Schelling sieht die Differenz zwischen der kritischen und der dogmatischen Philosophie darin, dass diese das Unbedingte in die Welt oder das Objekt schlechthin setze. Jene hingegen in das Ich. Und auch Schelling betont, mir ist das höchste Prinzip aller Philosophie das reine, absolute Ich, das durch Freiheit gesetzt ist. Insofern stellt er sich hier im Wesentlichen auf die Seite des Kritizismus, auch darin, dass er dem absoluten Ich eine unendliche Sphäre des absoluten Seins zuschreibt, in der sich durch Einschränkung der absoluten Sphäre endliche Sphäre bildeten. Fichtianismus und Spinozismus fließen aber erneut unter der Dominanz des Letzteren zusammen in der philosophisch-theologischen Folgerung aus seinem neuen Ansatz. Gott sei nichts als das absolute Ich. Bewusstsein aber sei nicht ohne Objekt möglich. Für Gott aber, das heißt für das absolute Ich, gibt es gar kein Objekt, denn dadurch hörte es auf, absolut zu sein. Mithin gibt es keinen persönlichen Gott. Und unser höchstes Bestreben in die Zerstörung unserer Persönlichkeit, Übergang in die absolute Sphäre des Seins. Aus dessen Unmöglichkeit folgert Schelling jedoch mit einer an die ihm sonst verhassten Unmöglichkeit, folgert Schelling jedoch mit der einer an die ihm sonst verhassten Postulatenlehre Kants erinnernden fichteanisierenden Wendung. Die Notwendigkeit einer praktischen Annäherung zum Absoluten und daher Unsterblichkeit. Das Bekenntnis zu Spinoza prägt auch die Ich-Schrift, die Schelling zur gleichen Zeit ausarbeitet, bis in die wörtliche Übereinstimmung mit seinen Briefen an Hegel. An ihn schreibt Schelling bereits am Dreikönigsabend 1795, er arbeite an einer Ethik à la Spinoza. Sie soll die höchsten Prinzipien aller Philosophie aufstellen, die Prinzipien, in denen sich die theoretische und praktische Vernunft vereinigt. Dieses Programm scheint Schelling bereits durch die Ich-Schrift einlösen zu wollen, doch am Ende der Vorrede, die er am 29. März 1795 unterzeichnet, schreibt er, er hoffe, dass ihm noch irgendeine glückliche Zeit vorbehalten ist, in der es mir möglich wird, die Idee, ein Gegenstück zu Spinozas Ethik aufzustellen, Realität zu geben. Die Ich-Schrift geht somit der geplanten Ethik à la Spinoza zwar nur voraus, doch fraglos ist auch sie durch Spinoza ebenso geprägt wie durch den Kritizismus. denn sie vereinigt programmatisch diese beiden Traditionen, allerdings so, dass sie den Kritizismus als die Erfüllung des von Spinozismus offengelassenen Desiderats charakterisiert. Im Ich hat die Philosophie ihr Hen Kai Pan gefunden, also das Ein und Alles. Denn wenn Substanz das Unbedingte ist, so ist das Ich die einzige Substanz. Also so beginnt das, was dann in der Phänomenologie des Geistes dann bei Hegel, nicht, die Substanz soll Subjekt werden, nicht, oder das Subjekt zur Substanz. Dabei handelt es sich natürlich nicht wie bei dem Chaoten Max Stirner um das individuelle Ich, nicht, das zur Substanz wird, das kann nun mal nicht sein. Nicht, das würde ja bedeuten, also ich habe die Sache auf mich gestellt, nicht? Das ist ein Zitat von Spinoza. Ach so. Ja, ich wollte jetzt nochmal, du hast ja gerade den Begriff des Ich nochmal eingeführt und ich glaube, an diesem Begriff des Ich kann man auch so etwas gewinnen wie ein Modell für Dialektik. Zumindest hat Adorno das versucht in seiner Schrift. Das heißt, es war keine Schrift, es waren ursprünglich Vorlesungen, die als Nachschriften erschienen sind. In der philosophischen Terminologie, Band 2, findet sich dann folgender Hinweis. Ich zitiere Adorno aus dieser Vorlesung. Er sagt: Ich habe einmal in den Regeln für den Schriftsteller, die hinter den Spiegel heißen und in den Minima Moralia stehen, gesagt, es sei die Gefahr des Schriftstellers, und zwar nicht erst des Formulierenden, sondern bereits des Denkenden, dass er im Gedanken ist, das heißt, dass er zu nah an eine Sache ist, um etwas auszusprechen, oder eine Argumentationsreihe oder eine gedankliche Bewegung explizit zu denken. Als ich nachträglich überdacht habe, was ich Ihnen über das Identitätsprinzip im Sinne der Einheit von Bewusstsein gesagt habe, ist mir klar geworden, dass ich genau dieser Sünde mich schuldig gemacht habe, die ich selbst charakterisiert habe. Ich halte es deshalb für meine Pflicht Ihnen gegenüber, jetzt das dort Versäumte, soweit es in meiner Kraft steht, nachzuholen. Ich hatte unter den Titeln der Reproduktion in der Einbildungskraft und der Reproduktion in dem Begriff von den Momenten Erinnerung und Wiedererkennen gesprochen, wie sie in der Kritik der reinen Vernunft, in der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe vorkommen und gesagt, dass die Identität zustande kommt, nur indem das Ich in diesen Momenten sich selbst als eine Einheit durchhält und zur Einheit bestimmt. Dieser Identitätsbegriff ist als der allgemein notwendige, trotz seiner Partikularität auch das unabdingbare Modell einer jeglichen allgemeinen Vorstellung von Subjekt. Die Einheit ist die des persönlichen Bewusstseins in dem ganz schlichten und unproblematischen Sinn, in dem wir von Ich zu reden pflegen. Dass ich denke, das kann zufolge alle meine Vorstellungen muss begleiten können, lässt sich vielleicht noch einfacher und noch drastischer bezeichnen, als ich es getan habe, und auf einem Wege, auf dem Ihnen vielleicht die Grundgeschichte dessen offenbar wird, was in dem konstitutiven Subjektbegriff des Idealismus und der Philosophie überhaupt gesagt ist. Die Einheit des Bewusstseins nämlich, durch die so etwas wie Identität zustande kommt und die ihrerseits selber das Prinzip der Identität ist, lässt sich am elementarsten und schlichtesten so beschreiben, dass alle Tatsachen meines Bewusstseins ganz unabhängig davon, ob ich darauf reflektiere oder nicht, durch die Qualität charakterisiert sind, Tatsachen meines Bewusstseins und nicht Tatsachen des Bewusstseins eines anderen zu sein. Der Begriff der Egoität lässt sich wohl gar nicht weiter zurückverfolgen, als bis auf diesen Punkt, dass aller Inhalt meines Bewusstseins oder des Bewusstseins eines jeden von Ihnen als einer empirischen Person mein bzw. Ihr Bewusstseinsinhalt ist. Man kann das auch so ausdrücken, dass die Bewusstseinsinhalte eines jeglichen derartigen individuellen Bewusstseins nicht substituierbar durch die Bewusstseinsinhalte eines anderen sind. Ich kann mir zwar, wenn ich mich mit jemandem von Ihnen darüber unterhalte, dass er gestern Kopfschmerzen gehabt hat, das Bewusstsein davon als ein mittelbares Bewusstsein aneignen. Ich kann mich aber nicht in einer phänomenologisch irgend vergleichbaren Weise an diese Kopfschmerzen von jemandem von Ihnen so erinnern, wie an die Kopfschmerzen, die ich selber gehabt habe. Es gibt hier wirklich eine Grenze der Vertretbarkeit, wie sie an gewissen metaphysischen Tatsachen, etwa des Unvertretbaren des Todes, aus der Heidegger ein so großes Wesen gemacht hat, uns allen gegenwärtig ist. Dieses Moment also der Unersetzbarkeit oder Unvertretbarkeit der Bewusstseinsinhalte des einen durch die eines anderen wird in dem Ich-Begriff, von dem hier gesprochen wird, gemeint. Dass Erlebnisse meine Erlebnisse sind, dass sie zu mir gehören, beruht ebenso auf diesem Identitätsmoment wie umgekehrt, damit von einem solchen Mir die Rede sein kann, ein Bezugspunkt postuliert wird oder wie immer Sie die Einheit nennen wollen, in die das Mannigfaltige fällt. Es wäre genauso sinnlos, von einem Ich zu reden, das ich nicht als eine Einheit solcher Erlebnisse bestimmte, die eben meine Erlebnisse sind, wie es auf der anderen Seite keine solchen Erlebnisse gäbe, ohne dass sie die Erlebnisse eben jenes Ichs wären, in das sie fallen. Gerade in der radikalisierten Analyse des Subjektbegriffs selber stößt man auf sein Korrelat, auf sein Implikat, also auf das, was er seinem eigenen Sinn nach fordert. Und das ist der Übergang sozusagen zur Dialektik. Auf ein Nicht-Ich, das gegenüber der reinen Einheit ein anderes ist. Dieses Andere ist aber nicht ein anderes als ein äußerlich hinzutretendes, sondern der Begriff des Subjekts in sich hat überhaupt nur einen Sinn, insoweit er sich auf ein sein Prinzip gegenüber anderes bezieht. Genauso kann dieses Andere seinerseits nicht gedacht werden ohne das Einheitsmoment. Dies ist eine innere Vermittlung. Sie besteht darin, dass die beiden einander entgegengesetzten Momente nicht etwa wechselseitig aufeinander verwiesen sind, sondern dass die Analyse eines jeden in sich selbst auf ein ihr entgegengesetztes als ein Sinnesimplikat verweist. Das könnte man das Prinzip der Dialektik gegenüber einem bloß äußerlich, dualistisch oder disjunktiv unterscheidenden Denken nennen. Ja, das ist genau die Sache, die sich ja dabei Fichte zuträgt. Nicht? Wir haben ja ein absolutes Ich, nicht? Aber auch ein Ich, das sich einem Nicht-Ich entgegenstellt. Nicht? Es ist ja immer beides. Das absolute Ich kann natürlich ohne das Ich das denkt, nicht? Dass dessen Vorstellung es ist, gedacht werden. Nicht? Also dieser Einheitspunkt ist nicht ohne dieses empirische Ich. Nicht? Ich möchte jetzt gar nicht auf das empirische Ich kommen, sondern schon wenn Fichte sagt Ich, sagt er Ich unter dem Aspekt, dass er dieses Ich von etwas anderem, was nämlich nicht ist, abgrenzt. Er zieht eine Grenze ein, sonst könnte er sozusagen nicht einmal Ich sagen. Er hätte keinen Begriff für das, was ich ihm darstelle. Es muss, dieses Ich, von dem er spricht, ist nicht nur es ist die Einheit von ihm als dem Subjekt, das etwas empfindet, das etwas wahrnimmt, das affiziert wird von irgendetwas, das nicht Ich ist. Und das ist ja auch das, worauf Adorno in diesem längeren Zitat, das ich gebracht habe, hinaus will. Er Ein Ich kann von sich nur als Ich sprechen, insofern es in irgendeiner Art und Weise von etwas affiziert wird, wodurch es von sich an seinem Ich überhaupt ein Bewusstsein hat. Das heißt, es ist immanent, immer schon auf etwas anderes als sich selbst verwiesen, um ein Bewusstsein seiner selbst entwickeln zu können. Das heißt, um von sich als der Einheit dieses Wesens, das diese Mannigfaltigkeit von Vorstellung, Affektion und so weiter hat. Ja, und gleichermaßen, was es ja bei Fichte ist, bei Hegel, bei Adorno auch, sind es natürlich wieder Vorstellungen in mir, nicht? Im Ich. Ja, das heißt, was dem Ich sich entgegensetzt, ist im Ich gleichermaßen. Und das macht ja gerade die Dialektik aus, nicht? Adorno sprach dann ja in der negativen Dialektik dann von mit dem Denken nicht identischen. Also das, was ins Bewusstsein fällt, das geht dann im Bewusstsein nicht auf. Nicht? Also sofern das jetzt eine Bewusstseinsdialektik ist. Und das hat Fichte natürlich auch gedacht, also in diesen berühmten drei Grundsätzen, aus denen er alle anderen dann theoretische und praktische dann nachher herleitet. Nicht? Also ich bin ich, nicht ich bin nicht ich, nicht und ich und nicht ich beschränken sich wechselseitig, nicht? Sofern sie beide in das Ich fallen. Die Bedeutungsverschiebung im Ich ist natürlich gewollt, nicht? Da entwickelt sich sozusagen das Ich, das zunächst einmal ich denkt sich selbst, nicht? Das leitet er aus der Widerlegung des Satzes des Widerspruchs ab, nicht? Des Satzes des Widerspruchs als eines Unbedingten, nicht? Er sagt ja, der Satz des Widerspruchs ist kein unbedingter Grundsatz, nicht? Weil er, wenn man das in einem Schluss formuliert, nicht? Wenn A gesetzt ist, dann ist A. Nicht? Und da gibt es nur einen Sonderfall, nicht? Und das bezieht sich dann auf diese berühmte transzendentale Synthesis der Perzeption bei Kant, nicht? Dass ich denke, dass alle meine Vorstellungen begleiten können. Wenn ich denke, ein A ist A, nicht? Und anders an der Stelle des A's jetzt nun das Ich setze, nicht? Das Ich lässt sich schlecht weg nicht wegdenken, weil es ja immer meine Vorstellungen sind, nicht? Das ist auch eine Reminiszenz an Cartesius, also Descartes cogito ergo sum, nicht? Ich denke, also bin ich. Das setzt sich ja dort fort, nicht? So gesehen auch die traditionelle Substanz Metaphysik, nicht? Die sich dort immer noch fortsetzt. Bei Kant spielt das ja dann auch noch bei der Zeit eine Rolle. Nicht? Alles vergeht in der Zeit, nicht? Aber die Zeit vergeht nicht. Dann wird die Zeit selber zu einer Substanz erhoben. Nicht? Das ist etwas, was nicht vergeht, nicht? Im Gegensatz zur Akzidenz. Das waren jetzt noch mal eine ganze Menge an zusätzlichen Momenten, die du eingebracht hast. Ich würde gerne noch mal auf diesen Ausschnitt von Adorno zurückkommen. Nämlich Adorno spricht ja, oder andersrum, in welchem Sinne sprechen wir hier von einem Ich? Bei Fichte, indem er das Ich absolut setzt und ein Nicht-Ich postuliert, wird das Ich quasi zu einer Substanz. Adorno hingegen spricht von einem Ich in einem Sinne, dass die Bedingung der Möglichkeit ist, überhaupt für Erkenntnis, dass nämlich sozusagen die Einheit des Bewusstseins eines individuellen Subjekts vorausgesetzt wird, also als eine Bedingung. Und er führt hier den Begriff der Egoität ein. dieser Begriff der Egoität ist ja im Grunde Resultat, ja, wie soll ich sagen, einer gewissen Hilflosigkeit, nämlich eine Hilflosigkeit im Hinblick darauf, dass dieses Ich, von dem er spricht, also von dieser Einheit des subjektiven Bewusstseins, das ist nicht zu hintergehen. Aber er spricht hier nicht von einem Ich im Sinne von Fichte, nämlich, dass es sich sozusagen zu einer Substanz aufbläht. Zumindest hält er das erstmal für erklärungsbedürftig, wie das zustande kommt. Nicht? In der negativen Dialektik bezieht er sich ja implizit und explizit auf Alfred Sohn Rethel. Nicht? Variiert diesen aber, weil er den doch für etwas, für undialektisch hält. Nicht? Aber, Sohn Rethel hat ja so etwas wie eine Beziehung zwischen Gesellschaftsform und Denkform analysiert. Nicht? Und Adorno verweist auch darauf, dass also in diesem absoluten Ich oder der transzendentalen Subjektivität, nicht, dass darin gesellschaftliche Arbeit steckt. Also eine Gesellschaftlichkeit der Arbeit, was ja besagt, dass dieses Ich, nicht, das dort denkt, kein solipsistisches Ich ist. Nicht? Also keine fensterlose Monade, um das mit einem Leibnizschen Ausdruck zu formulieren. Nicht? Sondern dieses Ich ist immer schon gesellschaftlich vermittelt. Sonst könnte es nämlich gar nicht diese Vorstellung konstant halten. Nicht? Dieses Ich denke, dass alle meine Vorstellungen begleiten können, ist nur unter den Bedingungen von Gesellschaft überhaupt möglich. Es ist auch nicht möglich, ein Nicht-Ich zu denken, das wirklich Verbindlichkeit hat, nicht? Für einen selbst und für andere, ohne ein anderes Ich, nicht außer meines, nicht, zu denken. Das ist ein Gedanke, den ja bereits Schelling im transzendentalen Idealismus formuliert hat. Nicht, also, so ein Ich, das solipsistisch für sich allein steht, könnte nur beliebig projizieren. Er könnte niemals sagen, dass das, was er dort denkt, erkennt, wahrnimmt, fühlt und so weiter, dass dies auch unabhängig von ihm selbst Wirklichkeit besäße. Nicht, dazu bedarf es der anderen, die gleichermaßen sich beziehen, potenziell nicht, beziehen können, auf dieses Nicht-Ich. Ja, das ist der eine Aspekt, ganz sicher, dass dieses solipsistische Ich sozusagen in einer subjektiv konstruierten Welt leben konnte, weil es in keinster Weise in irgendeiner Form durch andere eine Bestätigung dessen erfahren könnte, was es selbst empfindet oder wahrnimmt. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist aber, denke ich, dass Kant tatsächlich ja nicht sozusagen wie vom Himmel gefallen dann diesen Satz formuliert, dass, oder von einem Ich spricht, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können, weil zu seiner Zeit ja dem Ich, dem empirischen, subjektiven Ich, eine ganz zentrale Rolle zukam, nämlich insbesondere dann vor dem Hintergrund der Französischen Revolution. Dass ich das alle meine Vorstellungen muss begleiten können, ist im Grunde schon der Bürger, der jederzeit sich seiner selbst bewusst sein muss, der sich selbst nicht mehr als Mensch quasi betrachtet, im juristischen Sinne, sondern sich als Person bestimmt, die über sich selbst als ihr Eigentum verfügt, das heißt als Warenbesitzer. Aber das können wir jetzt im Moment ja nochmal zurückstellen. Das heißt, dem Ich in dem Sinne, wie wir heute auch von einem Ich sprechen, kommt ja nicht immer in der Geschichte die gleiche Bedeutung zu, sondern erst sozusagen mit der Entstehung dessen, was wir nennen die Neuzeit, über die rationalistische Philosophie vermittelt, bis hin dann eben zu Kant, wird dann von einem Ich gesprochen, das tatsächlich auch, wenn man es jetzt unter gesellschaftstheoretischen Gesichtspunkten betrachtet, dann dieses moderne Ich kennzeichnet, von dem die Postmoderne ja schon wieder sagt, dass es so gar nicht gibt, geben soll. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, in dem Sinne hatte Adorno ja auch mal davon gesprochen, nicht, dass es bei den meisten schon eine Unverschämtheit ist, wenn sie überhaupt ich sagen. Enzensberger hat in der Bewusstseinsindustrie ja auch davon gesprochen, nicht, dass man meint, also wenn schon nirgendwo, dann wenigstens in seinem eigenen Kopf man Herr im Hause sei. Nicht? Und dann festgestellt, dass nicht einmal das verbirgt ist. Nicht? Hinweis auf Sigmund Freud oder nicht? Auf die politische Ökonomie oder hier schon auf Kant, Hegel. Das korrespondiert ja auch mit der wissenschaftlichen Konvention, dass man niemals in einem wissenschaftlichen Text von sich als Ich spricht, sondern immer nur sagt, der Autor, die Referentin und Ähnliches. Also das passt da ja auch rein, dass diese ganze Komplexität des Ichs da eben nicht rein soll. Ja, das hängt ja auch damit zusammen, dass also Kant wollte ja die Naturwissenschaft begründen, unter anderem, nicht? Die Philosophie beschränkt sich ja nicht darauf, nicht? Und die Naturwissenschaft, also insbesondere die Experimentalwissenschaft, nicht? Soll ja gewährleisten, dass ein Gedanke, das natürlich auch jemand ganz für sich privat, nicht? Zu Hause haben kann, nicht? Dass dieser Gedanke auch Allgemeinverbindlichkeit hätte. Aber wie hat etwas, was sich jetzt sozusagen privat in meinem eigenen Köpfchen dort vollzieht, nicht? Warum kann das jemand anders auch denken? Nicht? Das ist ja ein schwerwiegendes Problem. Nicht? Also das hat man immer wieder, den Solipsismus hat man ja immer wieder kritisiert. Nicht? So Denker wie der junge Wittgenstein hat das ja in seinem Traktatus noch so vertreten, nicht? Also ein Atomismus der Individuen. Oder auch Mach. Mach, also die Avenarius Mach und diese Positivisten der ersten Phase dort, nicht? Die haben so etwas vertreten. Aber die ein Experiment soll ja so sein, dass jeder jederzeit, nicht, wie es sich bei Kant da formuliert findet, jederzeit diesen Gedanken und dieses Experiment wiederholen kann. Nicht? Diese Wiederholbarkeit und Intersubjektivität spielt in der Wissenschaft eine sehr große Rolle. Die Reproduzierbarkeit, ja. Ja, alle Verfahrensweisen der Wissenschaften sind dazu dienlich, nicht? Aus einem besonderen Einzelnen ein Allgemeines zu machen, eine allgemeine Geltung zu produzieren. Und deswegen auch dieser adornische Satz, nicht, dass in dem Transzendentalsubjekt gesellschaftliche Arbeit drin steckt. Das heißt, die Individuen sind selber, also oder wie es in den soziologischen Exkursen, die Adorno da herausgegeben hat, nicht, ja, da heißt nicht, Individuum ist eine gesellschaftliche Kategorie. Wir sind zunächst einmal gesellschaftliches Wesen, bevor wir Individuum sind. Nicht? Also als Individuum werden wir nicht geboren, sondern zum Individuum werden wir. Nicht? Als Kind einer Mutter, nicht? Beispielsweise. Nicht? Also schon im Embryonalstadium ist es so, dass es also wie beispielsweise der Psychoanalytiker Alfred Lorenz da ausweist, nicht? Also eine Mutter-Kind-Diade gibt, nicht? Also eine Zweiheit von Interaktionen, nicht? In dem sich dann bereits Anfänge dann des späteren Ichs entwickeln. Nicht? Das ist psychoanalytisch betrachtet so. Auf der anderen Seite kann man sagen, nur in Gesellschaft kann sich der Mensch sozusagen vereinzeln. Und zu sich dann ich sagen. Lebt ihr nicht mit anderen zusammen, müsst ihr ja nichts von anderen, dann hätte er nicht mal ein Bewusstsein von sich als einem denkenden Wesen. Ja, das schon, dass wenn du sagst, zu sich selbst sagen, nicht? Das setzt ja schon ein Allgemeines, nämlich Sprache etwas voraus. Voraus, nicht? Ja. Und Sprache ist ja, also wie Sprache angefangen ist, kann man nicht mehr rekonstruieren, weil natürlich jede Rekonstruktion eines Anfangs bereits schon sprachlich erfolgt. Nicht? Deswegen könnte man jetzt eine Formulierung von Kant, nicht? Der mutmaßliche Anfang der Geschichte, könnte man jetzt auf die Sprache natürlich beziehen, dass es nur einen mutmaßlichen Anfang der Sprache gibt. Nicht? Es gibt verschiedene Soziologen, und die so etwas versuchten, Interaktionen zu entwickeln. Auch bei Marx finden sich so Formulierungen, vorabsichtlich in der deutschen Ideologie. Nicht bei Hegel findet man sowas, bei Schelling findet man sowas. Durchgehend, dass so etwas wie ich natürlich nur sprachlich vermittelt überhaupt möglich ist. Bei Hegel finden wir es in der Phänomenologie des Geistes schon gleich am Anfang entwickelt. Nicht? Kapitel sinnliche Gewissheit. Nicht? Also da ist zwar nur die Rede erstmal von hier und jetzt, nicht? Also dass dieses da, nicht? Mhm. Aber dem dieses da entspricht natürlich auch ein Ich, nicht? Ein dieses Ich, nicht? Das in den dann diese sinnliche Gewissheit als Gewissheit dann fällt, nicht? Also das Gedankenexperiment, was wäre, wenn also alles, was in meinen Gedanken ist, von außen käme, nicht? Also per sinnlicher Gewissheit, nicht? Das führt dazu, dass man letztendlich nur festhalten kann, etwas in sprachlich, nicht? Also hier ist Tag, hier ist, nee, also jetzt ist Tag. Jetzt ist Tag, jetzt ist. Und das könnte man jetzt aufschreiben, dann braucht man natürlich auch schon Sprache, ein allgemeines. Und dann später liest man diesen Zettel, nicht, und stellt fest, es ist aber Nacht. Dann ist natürlich diese angebliche Wahrheit schal geworden, sagt Hegel. Mhm. Das ist der Anfang der Phänomenologie des Geistes. Und hier haben wir auch einen Übergang dann wieder von einem bloß individuellen, abstrakten Ich, nicht, zu einem allgemeinen Ich. Nicht? Also Ich ist etwas, was jeder zu sich sagen kann. Nicht? Genauso wie man dieses zu jedem Gegenstand sagen kann. Ich könnte mir sogar, es ist gerade eine spontane Idee, ich könnte mir vorstellen, dass der Begriff Ich durch einen Akt des Einatmens entstanden ist. Wenn man sich vorstellt, wie ist Sprache überhaupt entstanden, aus Lauten und aus irgendwelchen emotionalen Äußerungen innerhalb der Gruppe. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Wort Ich aus einem Atemimpuls entstanden ist, der dann gleichzeitig auf den eigenen Körper verweist. Aber es soll ja sogar Sprachen geben, in denen der Begriff des Ich, wie wir ihn kennen, es ihn gar nicht gibt. Ja, vielleicht ist er ja in Nordeuropa entstanden. Kann ja durchaus sein, da war es kälter. Also warum nicht? Erwin Müller beispielsweise auf Geld und Geist hatte darauf hingewiesen. Wolfgang Müller in Geld und Geist, ja. Aber auch Bruno Snell in Entdeckung des Geistes, auf dem beruft sich Alice Müller auch. Also das Personalpronomen in der ersten Person, also gerade in der ersten Person, ist im alten Griechischen eine Rarität. Nicht? Also erstmals in der frühgriechischen Lyrik wird das häufig gebraucht. Nicht? Auch in anderen Sprachen wird das in diesem Sinne der Betonung eines Ichs gar nicht verwendet. Das hängt damit zusammen, dass so eine Scheidung zwischen Ich und einem Allgemeinen noch gar nicht ausdifferenziert ist. Das heißt, man versteht sich als Kollektiv. Nicht? Das geht bis in Uwe Wiesel in seinem Rechtsbuch darauf hingewiesen, nicht, was dann so in solchen Gesellschaften dann passiert. Also wenn jetzt innerhalb der eigenen Gruppe jemand geschädigt wird, also was da passiert im Gegensatz zu dem, wenn jemand in einer anderen Gruppe geschädigt wird. Wenn in einer anderen Gruppe jemand geschädigt wird, dann rächen die sich, nicht? Also schlagen zurück. Aber nicht gegen den Täter, sondern gegen irgendjemanden von dessen Stamm oder Kollektiv. Weil die Gruppe als ein Organismus empfunden wird, sozusagen. Ja. Sie verstehen sich noch alle als Exemplar ihrer Gruppe. und nicht als von dem abgesondert. Nicht? Dieses Abgesondertsein, das fällt in das, was Karl Jaspers der Marxenzeit nannte, in verschiedenen Kulturen entsteht das. Hat natürlich auch in anderen vorherigen Kulturen schon Vorläufer. Das ist dann immer nicht so wörtlich zu nehmen. Nicht? Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf das, was du ausgeführt hast zur Hegels Phänomenologie des Geistes, nämlich also der Sinn in Gewissheit und dem Hier und Jetzt, und jetzt ist Tag, jetzt ist Nacht und so weiter. Man könnte die Hegelsche Phänomenologie des Geistes ja auch als ein Stück Entwicklungspsychologie lesen. Nämlich in dem Sinne, dass tatsächlich Hegel ja beginnt mit dem, dass er versucht, so etwas herauszuarbeiten, erst zu entwickeln, wie ein Ich. Also wenn ich sage, also hier und jetzt ist Tag, jetzt ist Nacht, dann stellt sich doch sofort die Frage, für wen ist jetzt Tag, für wen ist jetzt Nacht? Da muss es also ein Etwas geben, für das es ein Tag und eine Nacht gibt. Dieses Etwas, für das es Tag und Nacht gibt, hat noch weitaus mehr Sinneseindrücke, die es zunächst mal dann sozusagen hypostasiert, die es für gegeben, für objektiv, für Realität, für alles, was auch immer hält. Und wenn man dann die Phänomenologie des Geistes durchlaufen hat, dann wird man feststellen, dass das, womit Hegel angefangen hat, nämlich mit der Sinn in Gewissheit, kaum noch eine Rolle spielt, weil es im Grunde nach um das ging, was dieses Subjekt als Subjekt eigentlich dann ausmacht, nämlich, dass es über ein Bewusstsein verfügt, dass es über Vernunft verfügt und dass es von dieser Vernunft Gebrauch machen soll und dass es wesentlich in dieser Vernunft besteht. Und dass dieses Sinnliche, das, was zu Beginn stattgefunden hat, eigentlich immer mehr in den Hintergrund hat. Und das ist der Übergang eigentlich bei Hegel dann zu, da verlässt er das Ich, das empirische, einzelne, subjektive Ich, und geht über zu einem Ich als einem Absoluten. Also wenn man so will, ist die Phänomenologie des Geistes, wenn ich es richtig sehe, ja auch nichts anderes als nochmal der argumentative Nachweis, dass es ein Allgemeines gibt, ein Absolutes, das dann erst viel später, wenn man so will, ja nicht wesentlich später, aber doch später, von Marx in einem ganz anderen Sinne dechiffriert worden ist. Nämlich als ein Subjekt, nicht mehr als das einzelne empirische Subjekt, sondern als ein sich verselbstständigend habendes Subjekt, das die Bedingungen für die Reproduktion der Subjekte dann setzt. Ja, Hegels Phänomenologie des Geistes weist ja auf, wir können das natürlich jetzt nicht alles auf einmal darstellen. Wir müssen dann natürlich irgendwann mal da einen Durchgang nochmal ausführlicher machen, um dann die marxische Entfremdungstheorie darstellen zu können, die da ja gerade anknüpft. Nicht? Aber nach dem Bewusstsein, also das Bewusstsein ist nach Hegel ja ein Denken, das sich auf etwas bezieht, was es von sich unterscheidet, nicht? Da kommen dann die anderen Personen, die anderen Iche, noch nicht explizit vor. Sie haben aber schon allgemeinen Anspruch, nicht? Und diesen allgemeinen Anspruch, der wird ja nach und nach erst eingelöst, nicht? Das ist bei Hegels System ja immer so, dass immer wieder Voraussetzungen aufgewiesen werden, nicht? Gedanken setzen etwas voraus, was dann jetzt noch nachgewiesen werden muss. Nicht? Und das Bewusstsein setzt jetzt so etwas wie Selbstbewusstsein, das jetzt in einem ganz unpsychologischen Sinne, nicht vollständig psychologisch, aber in einem also eine Psychologie nicht der Psychologen, könnte man dazu sagen. Nicht? Also, es gab ja mal früher eine rationale Psychologie. Nicht? Und dieses Selbstbewusstsein ist ja immer nur Selbstbewusstsein für ein anderes Selbstbewusstsein letztendlich. Nicht? Das weist ja daran auf, dass man, also dass, wenn ein Bedürfnis entsteht, nicht? Ein Drängen, nicht? Ein Trieb, ein Gefühl zu einem anderen, nicht? Dass man dann seine Selbstständigkeit verliert. Und dann erweist sich ja, dass man, also wenn, da das ja bei jedem passiert, nicht? Dass er seine Selbstständigkeit sozusagen überhaupt erstmal gewinnen muss gegenüber anderen. Nicht? Und das nicht spitzt nur gegenüber anderen, sondern auch bis zu einem Kampf um Leben und Tod. Nicht? Mhm. Da kommt dann, also er überträgt ja im gewissen Sinne die Einsichten von Hobbes, nicht, in einem fiktiven Naturzustand, der Kampf eines jeden gegen jeden, überträgt er ja auf die moderne bürgerliche Gesellschaft. Nicht? Mhm. Also das nennt er dann geistiges Tierreich manchmal oder in der Rechtsphilosophie bürgerliche Gesellschaft. Und da wird dann dieser Kampf eines jeden gegen jeden zu einem Normalzustand der bürgerlichen Gesellschaft, der immer stattfindet, wenn er nicht vom Staat dann im Schach gehalten wird. Nicht? Ja. So, jetzt haben wir erstmal einen Schnitt. Ich wollte jetzt noch mal darauf hin, also wir wären beinahe dann noch auf Rousseau gekommen. fast schon. Der ja vor kurzem seinen 300. Geburtstag hätte. Er ist also 1712 geboren, nicht? Und Ende letzten Monats, am 28. war es, glaube ich, feierte man das, indem man also in fast jeder Zeitung Artikel gefunden hat. Und hier in Hamburg findet eine Veranstaltung statt am Donnerstag, dem 12. Juli. Nicht? Also Donnerstag, 12. Juli. Und zwar findet er statt an der Hamburger Universität im Hauptgebäude, im Kassierer-Hörsaal. Also der Hörsaal A ist dann irgendwann mal zum Kassierer-Hörsaal umbenannt worden. Nicht? Und da ist dann jetzt auch zu Ehren Kassierers ein Platz benannt worden und so. Aber in diesem, das ist diese Kuppel, der Kuppelbau, nicht? Hörsaal A, dieser große Hörsaal. Und dort erhält er ihm nun wieder Vorlesungen und Seminare gehört haben. Also Günther Mensching hält einen Vortrag: Jean-Jacques Rousseau, radikaler Aufklärer oder nostalgischer Träumer? Nicht, das findet also um 18 Uhr, das geht zwei Stunden, eben halt wie Vorträge so lange dauern, von 18 bis 20 Uhr, also am 12. Juli, da findet das statt. Im Hörsaal A, also den Kassierer-Hörsaal. Ich kenne denjenigen, der das da veranstaltet, deswegen weiß ich da überhaupt Bescheid. Die Ankündigungen sind nicht so gut gewesen, dass ein jeder das in Hamburg jetzt weiß. Aber die Hörer jetzt hier sind dann besser informiert. Aber bevor wir jetzt noch unendlich weitermachen, möchte ich doch nochmal Matthias Sparlinger, den zweiten Teil gegen unendlich, noch einmal vorspielen. FSK 93, wo eins ist, wo keins ist, ist eins. Ja, wir diskutierten gerade noch über den Ich-Begriff in der Philosophie. Und den müssen wir jetzt natürlich noch auf den Substanzbegriff beziehen. Das haben wir andeutungsweise schon getan. Und in den vorigen Sendungen haben wir es auch schon gemacht. Nicht? Anhand von David Hume, der ja dieses Substanzdenken als subjektiv bezeichnet, nicht? Was wir dann der Objektivität sozusagen unterschrieben, nicht? Aus Gewohnheit ist so zu denken. Dieser Substanzbegriff hat aber eine sehr lange Geschichte. Und da wir ja heute auch über die den Zusammenhang des Denkens mit gesellschaftlicher Arbeit sprechen wollen, können wir nochmal auf die voreliatische Philosophie nochmal kurz eingehen, wo erstmalig so etwas wie ein Substanzbegriff auftritt. Früher hat man Geschichtstheorien der Philosophie, also die hießen dann vom Mythos zum Logos, nicht? Also Nestle hat mal so ein Buch geschrieben. Es ist natürlich immer wesentlich komplexer, als so, weil der Mythos auch noch fortlebt und diese Dinge. Aber es ist tatsächlich so, dass also im mythischen Denken, wo Substanz in diesem Sinne noch nicht vorkommt, sondern, also ich zitiere mal aus einem Buch von Jean-Paul Vernard, Die Entstehung des griechischen Denkens, ist das übersetzt worden. Die ionische Physik, also das sind diese Vorsokratiker, die berühmten, übersetzt lediglich das von der Religion geschaffene Weltbild in eine profane Form und in ein abstraktes Vokabular. Ihre Kosmologien nehmen wichtige Themen der mythischen Kosmogonien auf und führen sie in bestimmter Weise fort. Sie antworten auf denselben Typus von Fragen wie diese. Sie suchen nicht wie die Wissenschaften nach Gesetzen der Natur, sondern fragen wie der Mythos danach, wie die Ordnung geschaffen wurde und wie der Kosmos aus dem Chaos hervorgehen konnte. Also die ionische Naturphilosophie setzt den Kosmos als geordneten Zusammenhang in Analogie zum Organismus. Organisches und Unorganisches sind noch nicht grundlegend ausdifferenziert. Das Herkunftsprinzip spielte eine große Rolle. Also das alte Denken war ein genealogisches Denken, nicht? Also das sind Göttergeschichten und jedem natürlichen Sachverhalt entsprechen dann irgendwelche Dämonen, Geister oder so etwas. Da hätten wir mal bei bleiben sollen. Naja, das hatte auch einige Nachteile. Eine Zentralheizung, in der wir im Winter nicht frieren müssen und eine Klimaanlage, die ja leider fehlt. In Griechenland war das kein Problem. Konnte man damit noch nicht herstellen. Nicht? Aber dieses Herkunftsprinzip, nicht? Also alles von Zeus oder so, spielt ja natürlich eine Rolle und man hat dann, das wird aber dann in Qualitätsstoffe, so wie Feuer, Wasser, Luft, Erde, wird das dann uminterpretiert, nicht? Also das Herkunftsprinzip entspricht bestimmten Qualitätsstoffen oder qualitativen Elementen, die durchaus seelenhaft noch vorgestellt wurden. Im Verlauf der Entwicklung werden genealogische Denkformen tendenziell auf immer abstraktere Prinzipien reduziert. Der Mensch trachtet danach nicht länger einen universalen, schicksalhaft undurchschaubare Unbeständigkeit ausgeliefert zu sein, wie sie auch die griechische Götterwelt kennzeichnet. Da kommt es zur Suche nach dem wahren, beständigen Sein, das allen Dingen zugrunde liegt und die wirkliche Welt zusammenhält. Die Prinzipien haben sich allerdings anfangs nicht vom Charakter des Lebendigen befreit. Das mythische genealogische Denken ist noch präsent und wird es weiterhin sein. Sie sind von den begrenzten, veränderlichen Teilen der Natur nicht geschieden und daher als wahres Sein oder Prinzip nicht aufrechtzuerhalten. Ein solches zu entwickeln war das immanente Telos der voraristotelischen Philosophie. Von den meist vorsokratisch genannten Philosophie sind nur mehr oder weniger große Fragmente überliefert, die vor allem bei Aristoteles zu finden sind oder auch bei Simplicius. Da wir auf die aristotelische Grundlegung des Substanzbegriffes hinaus wollen, wird die Frage der Angemessenheit der Darstellung der Tradition durch Aristoteles beiseite gelassen. Bei den ionischen Naturphilosophen hat der Begriff der Substanz einen impliziten Gebrauch, der in der folgenden Zeit stetig zur begrifflichen Fassung voranschreitet. Ein Neukantianer, Bruno Bauch, hat damals, das war 1910, eine Abhandlung geschrieben, über das Substanzproblem in der griechischen Philosophie. Also er sieht den Wert der Leistung von Thales in einer Forderung, nämlich die Forderung prinzipiell einheitlicher Naturerklärung. Das Wasser soll ihm diese Forderung erfüllen. Es gilt ihm als der einheitliche Grundstoff aller Dinge. Sie gehen aus ihm hervor und lösen sich in das Wasser wieder auf. Die wechselnden Zustände scheinen einer wohl als selbstverständlich angenommenen Aktivität und inneren Lebendigkeit des Grundstoffes zugeschrieben zu werden, der als solcher bleibt und nur eben in seinen Zuständen Kraft seines eigenen Wesens wechselt. Insofern er, wie beim Magneten, die Bewegung auf eine innere seelisch gedachte Kraft zurückführt. Insofern das Wasser als Grundstoff, als bleibend und beharrlich gedacht wird, sofern es sich in die Dinge und die Dinge in es wandeln, ist es zugleich Träger der Veränderung, an dem der Wechsel des Geschehens sich manifestiert. Der logische Wert, so Bauch, besteht darin, dass die Beziehung des Begriffs auf die Anschauung, wie auch immer, noch unvollkommen vollzogen wurde und damit auch die Entrückung der Substanz von der Anschauung möglich wird, wie sie Anaximander vollzieht, der Simplicius zufolge dort schon als Archä, also als Prinzip, Ursprung, kann auch Herrschaft bedeuten, Archä, nicht wie bei Demokratie und so weiter. Die Archä wird zum Unendlichen, Unbestimmten oder Apeiron. Jetzt sind wir durchschaut, weswegen wir den Matthias Spaliger gegen Unendlich gespielt haben, weil das natürlich mit der Sache etwas zu tun hat. Wie bei Thales ist das zunächst das Bestimmende, dass sich alles Geschehen aus dem einen Urgrunde muss begreifen lassen. Dieser ist alles und alles ist doch aus ihm. Alles entsteht darum aus dem Unendlichen. Aber da das Entstandene auch vergeht, muss seine Vernichtung nicht eine absolute, sondern selbst eine Rückkehr zum Unendlichen bedeuten. Insofern es also jegliche Ursache alles Entstehens und Vergehens in sich selbst hat, alles Entstehen und Vergehen also schon zugrunde liegt, muss es selbst jenseits aller Vergänglichkeit stehen, ungeworden und unvergänglich, unsterblich und unzerstörlich sein. In dieser Behauptung der Ungewordenheit und Unzerstörlichkeit des einheitlichen Urgrundes wird Anaximander bestimmt für das Substanzproblem. Nicht, wir haben das ja noch bei Kant entdeckt, nicht, dass also das Subjekt der Erkenntnis sich nicht verändert, während nicht, oder die Zeit gleich bleibt, nicht? Alles vergeht in der Zeit, nur die Zeit vergeht nicht. Das ist natürlich noch ein Zeitbegriff, den wir heute in diesem Sinne nicht mehr haben, weil er dynamischer geworden ist, auf Raum bezogen in der Relativitätstheorie. Aber nichtsdestotrotz ist da auch kein Deut Naturstoff im Zeitbegriff drin, auch bei Einstein nicht, nicht? Trotz der Relativität, also das ist näher an Kant dran, als man gemeinhin dann meint, wenn man dann Kant kritisiert mit Einstein. Nicht? Ja, ja. Das ist dieser berühmte Ernst Cassirer, der das auch in seinem Buch da über die moderne Physik, ist glaube ich noch nicht wieder erschienen, kann man dann in Bibliotheken erhalten, also dargelegt hat. Nicht? Das ist also auch ein A priori ist in einem bestimmten Sinne, nicht? Trotz der Relativität des Standpunkts der Messung. Nicht? Die Differenzierung jetzt, wie das bei Heraklit und so weiter ist, müssen wir nicht alles noch hier darstellen. Aber ich stelle das da nochmal an. Ja, es ist also das. Bei Heraklit ist es also diese Substanz, das ewig Lebendige und darum immer Bleibende, das in alles übergeht, das sich umsetzt in die Dinge und die Dinge in sich. Und jetzt kommt das wie das Gold in die Waren in Gold. Es bleibt immer eines, sich selbst gleich, also Ton Auton heißt das nicht im Original. Das alles ist Hen Panta Enai, also trotzdem es in alles übergeht. Verwandelt sich nicht bloß wie das Wasser bei Thales und die Luft bei Anaximenes in andere Stoffe, die eben dann nicht mehr Wasser oder Luft sind und der Rückverwandlung bedürfen, um Wasser und Luft zu werden, sondern es bleibt ein Feuer, kann darum auch kein bestimmter Stoff sein, da ein bestimmter Stoff doch nicht auch ein anderer als er selbst sein, das heißt in der Verwandlung bleiben kann, sondern muss den ewigen Weltprozess, den Kosmos selbst bedeuten, den kein Gott und kein Mensch je erschaffen haben kann und der immer in sich einheitlich und derselbe bleibt. Hier haben wir auch wieder die Identität in der Veränderung. Nicht? Und an diesem Vergleich jetzt, Alfred Sohn-Rethel hatte bestimmt seine große Freude daran, nicht? Seine Analyse von Denkform und Warenform. Nicht? Also der Vergleich mit Geld und Ware nicht? Bei Heraklit ist ein gewissermaßen ein Kronzeuge für Sohn-Rethels Theorie oder auch Adornos Theorie, dass in dem transzendentalen Subjekt gesellschaftliche Arbeit drin steckt. Nun ist das noch nicht als transzendentales Objekt natürlich zu dieser Zeit so in dieser Form gedacht worden, nicht? Sondern als objektive Prozesse oder absolute Prozesse. Nicht? Und wir haben das dann auch die Eliatische Schule, die denkt das dann abstrakt, das ganze Universum als Sein, nicht? Das ist aber was wir in der Seinslogik gehabt haben. Das führte dann später dazu, dass also er das ganze Universum als eine Kugel, als ein Sein betrachtet. Dass dann also das Sein unveränderlich ist, nicht? Also wie dann bei Aristoteles die Substanz, also das Unveränderliche gedacht wird. Und die Veränderungen fallen dann in ein verblendetes Bewusstsein, nicht? Also das ist dann bis hin zu Spinoza, wo Omnis Determinatio est Negatio, wie Hegel das dann nachher formuliert, nicht? In der ersten Formulierung heißt das da, darauf weist der Jeschke in dem Buch, das ich vorhin erwähnte, auch darauf hin. Also zunächst einmal hieß das nur Determinatio est Negatio. Nicht? Mhm. Diese Negation, also wozu ja auch Veränderung gehört, nicht? Vielheit und so weiter, dies gehört also in eine andere mythische Anschauung bei Parmenides. Nicht? Ist ein anderer Weg, nämlich der des Scheins. Nicht? Mhm. Das führt dann bei Platon zu einer Theorie, wo dann das Unveränderliche in eine Ideenwelt hineingezogen wird, nicht? Und das Veränderliche Sinnwelt, also eine Trennung von Mundus Sensibilis, also einer Sinneswelt, und einer Ideenwelt, nicht? Mundus Intelligibilis. Dies hielt Aristoteles dann allerdings dann später für unbefriedigend, nicht? Dass man das dann in einer Zwei-Welten-Theorie trennt, nicht? Und meinte, die Substanz sei also in den Dingen, und das bereitet natürlich auch das moderne Substanzdenken bis hin zu der Transzendentalphilosophie bereits schon vor. Nicht? Nur dass die Konstitutionsproblematik der Neuzeit natürlich bei Aristoteles noch nicht in dieser Art und Weise durchdacht werden konnte. Nicht? Also die menschliche Zutat war da noch minimaler. Nicht? Das hängt mit Gewissheit mit dem Stand der Naturbeherrschung zusammen. Nicht? Je mehr Dinge man selber produzieren kann, desto mehr wird man das Objekt als eines durchschauen, das also die Welt macht. Nicht? Und das, bei Hegel ist das dann nachher vollendet, dass die Wirklichkeit als eine Einheit von Idee und Realität gedacht wird. Nicht? Also das Vorhandene ist selbst schon ideenbestimmt, nicht? Durch menschliche Praxis hindurchgegangen, also durch bereits also von vornherein Gedanken bestimmt. Man könnte jetzt natürlich noch dieses ganze Mittelalter erklären. Nicht? Bei Descartes wird dann aber erstmalig also das Subjekt als Substanz gedacht. Nicht? Also da wird geschieden zwischen res cogitans und res extensa, nicht? In die ausgedehnte Welt, und man könnte es Denkwelt nennen, also die denkende Sache sozusagen. Das ist etwas, was Kant natürlich dann in Frage gestellt hat. Nicht? Er widmet in der transzendentalen Dialektik dann in einem Kapitel, das heißt Paradoxismus, nicht? Entwickelt er eine Kritik des Idealismus unter anderem, wo dann die Substanz als für das Subjekt unangemessen gedacht wird. Nicht? Und so beginnt dann so etwas. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten das da an dem Zitat da aus diesem Buch von Jeschke und Arndt, ja, das ausführlich zitiert. Tatsächlich ist es dann so, dass die Nachkantianer wieder zurückgreifen auf die rationalistische, aber auch auf die antike Tradition und versuchen, den Substanzbegriff wieder mehr Rechnung zu tragen. Nur dass dann einerseits das Ich zur Substanz wird, nicht bei Schelling vor allen Dingen, beim ganz jungen Schelling, in dem Moment, wo er sich dann auch von Fichte trennt, nicht? Diese berühmte Differenzschrift von Hegel, die zeigt ja, dass beim jungen Schelling und Fichte da noch ein subjektives Subjekt-Objekt gemeint ist. Mhm. Nicht? Das sind dann tatsächlich bloße Ich-Philosophien. Und Schelling ergänzt dann ja auch ein objektives Subjekt-Objekt, nicht? Das heißt, analog zur Ich-Struktur gibt es in der Natur auch so etwas wie Subjektivität. Das wird dann genannt Natura Naturans, nicht? Im Gegensatz zu Natura Naturata. Das entspricht also Natura Naturata, die naturte Natur, wenn man das ins Deutsche versucht kläglich zu übersetzen. Ist das, das übersetzt Schelling dann mit Natur als Objekt. Also das ist die Natur, wie sie jetzt durch Experimentalphysik, durch unsere Subjektivität zugerichtet wird. Nicht? Während die Natura Naturans, also die Natur als Objekt, das ist dann nicht mehr so gemeint wie im Mythos, nicht? Oder in der frühen griechischen Philosophie. Dass dann Personen in der Natur wirken würden oder so etwas. Das ist natürlich da so nicht gemeint. Nicht? Mit Subjektivität der Natur ist so eine Eigenständigkeit der Natur, also ein aus sich selbst heraus sein gemeint. Nicht? Dass die Ziele in sich Ziele hat. Nicht? Und das beste Beispiel für solche Ziele ist immer der Organismus. Nicht? Also jedes Tier verwendet Mittel, um sich zu ernähren. Nicht? Das ist natürlich schon der Anfang einer Zweck-Mittel-Beziehung. Nicht? Also schon eine Pflanze tut das ja. Nicht? Er strebt dem Licht an, um bestrahlt zu werden und dann und produziert dann Sauerstoff und diese Dinge. Das ist also etwas, was im ganzen deutschen Idealismus eine sehr große Rolle spielt, nicht? Die Teleologie. Nicht? Sie nimmt ihren Anfang in Kants Kritik der Urteilskraft, nicht? Die für alle Fichte, Schelling, Hegel, also eine sehr große Bedeutung hatten. Das spielt also auch für die Naturphilosophie dann eine Rolle. Und das absolute Subjekt-Objekt ist dann das Übergreifende, nicht? Über das Subjektive und das Objektive Subjekt-Objekt dann. Nicht? Zunächst einmal ist es bei Schelling nur ein Parallelismus, nicht? Aber er sieht dann, dass es dann aber mit Dualität nicht einfach zu haben ist. Es bedarf doch wieder eines Übergreifenden. Nicht? Das wird dann nicht mehr Ich genannt, nicht? Oder nur manchmal. Und dann ist es dann mehr ein göttliches Ich. Es wird dann mit der spinozistischen Substanz dann formuliert, nicht? Das dann zwei Attribute hat. Und dann wären wir dann auch schon bei der hegelischen Wirklichkeit, nicht? Wo dann Idee und Realität in eins, nicht? Eine große Rolle spielt. Nicht? Die Vernunft bestimmt die Wirklichkeit. Nicht? Und die Wirklichkeit ist vernünftig, nicht? Weil sie durch menschliche Praxis hindurchgegangen ist. Nicht? Das kann dann, darauf werden wir dann später kommen, wenn wir auf Marx noch näher eingehen, das kann dann natürlich sein, Vernunft in unvernünftiger Form. Nicht? Es besagt dann also noch lange nicht, wenn die Wirklichkeit vernünftig ist, dass das dann auch schon vernünftige Vernunft ist. Nicht? Es kann auch die entfremdete Vernunft sein. Das hat Marx dann herausgearbeitet. Nicht? Ja, mit diesen Formulierungen bin ich nicht ganz glücklich. Also entfremdete Vernunft oder unvernünftige Vernunft. Vernunft in unvernünftiger Form, das ist die Formulierung von Marx. Unvernünftige Form, ja. Nochmal auf deine Ausführungen bis jetzt zurück, schon bei Heraklit mit dem Wasser, nee, bei Thales mit dem Wasser, dann bei Heraklit mit Geld und Ware. Alle diese Bestimmungen laufen im Grunde ja dann schon auf die hegelische Bestimmung hinaus, die dann besagt, dass es um die Identität von Identität und Nicht-Identität geht. Das ist im Grunde ja das, was dann die Substanz ausmacht. Und auch die Vernunft ist ja die Vernunft, die sich sukzessive in der Welt entfaltet und am Ende dann, um am Ende dann durch den Menschen hindurch zu sich zurückzukehren. Das ist ja genau dieses Prinzip der Identität von Identität und Nicht-Identität. Also sie entfaltet sich in der Welt in etwas von ihr völlig Verschiedenes, die Mannigfaltigkeit, das Verschiedene, das Entgegengesetzte der Vernunft ist am Werk, um am Ende dann doch in ihr selbst zu münden wieder. Also durch die Entwicklung hindurch zu sich zurückzukehren. Und letztendlich ist, und deshalb sagt Hegel ja auch, die Vernunft ist immer schon wirklich alles das auch immer eine Gestalt der Vernunft. Du sprichst von, oder auf Marx beziehend, der Form der Unvernunft der Vernunft. Es ist eine Gestalt der Vernunft, also die ganzen Katastrophen auch in der Geschichte, sind Gestalten der Vernunft, durch die hindurch sie am Ende des Prozesses zu sich zurückkehrt. Und wenn wir jetzt sozusagen nur dieses abstrakte Moment festhalten, kann man dann bezogen auf Marx dann fragen, ob er nicht in gleicher Weise das festgestellt hat, in Bezug auf kapitalistische Produktionsweise, dass nämlich das Prinzip, dass diese Produktionsweise zugrunde liegt, die Gestalt annimmt, die logische Gestalt annimmt von Identität, der Identität von Identität und Nicht-Identität. Der Wert, als das die kapitalistische Produktionsweise bestimmende Moment oder seine Substanz, natürlich ändern sich die Zeiten, Produktivkräfte ändern sich, die Art und Weise, wie die Menschen sich reproduzieren, ändern sich mit der Veränderung der Produktivkräfte, die xyliophilen Verhältnisse verändern sich damit. Aber das Prinzip, das dem zugrunde liegt, ist seit über 300 Jahren sozusagen immer das Gleiche, dass sich durch die Menschen und durch das, was wir geschichtliche Entwicklung und womöglich auch Fortschritt nennen, es reproduziert sich durch diese sich verändernden Verhältnisse hindurch. Ja, es ist, also man hat ja im 19. Jahrhundert immer zwischen Seinen und Werten unterschieden und gesagt, nicht Sein, das ist, nicht, und Werte gelten. In diesem Sinne habe ich nicht von Wert gesprochen. Das ist ja bei Marx auch so, dass also der Wert ja nicht so ein Sein das ist, wie irgendwelche Naturdinge oder so etwas, nicht, sondern der, nicht im moralen Sinne von Wert gesprochen. Das also der Wert ist ja etwas Abstraktes, nicht? So abstrakt eben wie diese Substanz bei Heraklit, nicht? Wo sich da also Gold in einen anderen Gegenstand verwandeln kann, nicht? Beispielsweise. Und da war ich dann auch kurz da auf so einen Rätel gekommen, nicht? Der versuchte ja den Substanzbegriff also aus der antiken, aus dem antiken Warentausch herzuleiten. Und das, wir hatten vor einiger Zeit da über David Hume gesprochen, nicht? Dass also das Subjekt ja den Dingen und deren Zufälligkeit dann eine Substanz sozusagen unterjubelt, nicht unterschiebt, nicht aus Gewohnheit, dass man so etwas als identisch denken muss. Nicht? Und das geschieht ja auch schon im antiken Warentausch, nicht? Dass zwei Waren gleichgesetzt werden. Du hast ja auch schon das Kapital da vor dir liegen. Nicht so, so ein Rätel hatte ja, ist damals auf die Idee gekommen, als er die Phänomenologie des Geistes von Hegel las. Nicht? Die Substanz, das Objekt werden, und diese Sachen da gelesen hat. Nicht? Und dann kam er dann darauf, dass es doch dass also aus der wahren Form einer Denkform entspricht, entspringt. Das darf man jetzt. Das suggeriert dann so ein Rätsel eigentlich nicht wie eine Abbildtheorie, so dass aus also einer gesellschaftlichen Transaktionen aus Handlungen, nicht Tauschhandlungen, dann die Denkformen hergeleitet werden können, weil es Handlungen sind, haben sie ja bereits auch schon innere Denkformen, nicht, die da strukturieren. Also da bedarf es dann etwas mehr Dialektik. Nicht? Deswegen sprach Adorno dann auch davon, dass im Transzendentalsubjekt gesellschaftliche Arbeit steckt. Nicht? Er spricht dann von gesellschaftlicher Arbeit sogar. Nicht? Das ist bei so einem Rietl, der hat die richtigen Ideen geliefert. Nicht? Und deswegen wird er auch zu Recht jetzt neu aufgelegt und seine Schriften werden jetzt alle nochmal neu publiziert. Nicht? Wie ich gehört habe, im Freiburger Saira Verlag. Nicht? Die haben da also mit der Witwe von Sohn Rietl da also eine Vereinbarung getroffen, dass sie also seine Werke da veröffentlichen können. Da werden wir sicherlich noch viele schöne Schriften dann noch nachlesen können in Sicht dieser Problematik. Aber Adorno hat sich da also sehr inspirieren lassen, zumindest von Sohn Rietl. Mhm. Nicht? Hier, und es ist ja auch keine Frage, dass er da etwas Richtiges gesehen hat. Nur wenn man jetzt in der Antike, und das führt Marx ja auch explizit aus, der im Übrigen ja auch über die Antike promoviert hat, in der Antike gab es noch, oder war die Warenproduktion noch nicht das gesellschaftlich oder die Gesellschaft bestimmende oder charakterisierende Moment. Warenproduktion in der Antike fand im Grunde nach nur am Rande der Gesellschaften statt. Dort, wo gesellschaftlich produzierte Überschüsse getauscht wurden oder in den Austauschprozess eintraten und es eines Dritten bedurfte, durch das dann unterschiedliche Gebrauchswerte miteinander in eine Beziehung gebracht werden konnten. Ja, aus so einem geografischen Materialismus heraus hat man ja da das erforscht, dass für die Herstellung von Bronze Materialien gebraucht werden, die auf verschiedenen Inseln und verschiedenen Teilen des antiken Griechenlands, dass das nahezu erzwang, nicht, dass Gemeinwesen untereinander dann tauschten. Mhm. Nicht? Der Tausch fing ja nach Marx punktuell an, also beim Punkt, an dem zwei Gemeinwesen in Kontakt geraten. Okay. Aber im antiken Griechenland wirkte das ja auf die Gesellschaft selber zurück und auch dort wurde dann getauscht in bestimmten Grenzen. Nicht, nicht alle Gesellschaftsgruppen, also in der Hierarchie, konnten natürlich tauschen, das waren die Vollbürger vor allen Dingen. Nicht? Und auch ein Sklave konnte ja zu mancher Zeit dann auch gehandelt werden. Nicht? Als Instrumentum Vokale. Richtig, und dann ist ja die Frage, also was geschieht sozusagen im Akt des Tausches? Was passiert in dem Moment, in dem so etwas entsteht wie ein Austauschprozess? Und dazu möchte ich ein ganz kurzes Stück aus dem Kapital von Marx vorlesen. Da heißt es, Kapital Band 1, zweites Kapitel, der Austauschprozess. Die Waren können nicht selbst zum Markte gehen und sich nicht selbst austauschen. Wir müssen uns also nach ihren Hütern umsehen, den Warenbesitzern. Die Waren sind Dinge und daher widerstandslos gegen den Menschen. Wenn sie nicht willig, kann er Gewalt brauchen, in anderen Worten, sie nehmen. Um diese Dinge als Waren aufeinander zu beziehen, müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen verhalten, deren Willen in jenen Dingen haust, sodass der eine nur mit dem Willen des anderen, also jeder nur vermittelst eines, beiden gemeinsamen Willenaktes sich die fremde Ware aneignet, indem er die eigene veräußert. Sie müssen sich daher wechselseitig als Privateigentümer anerkennen. Dies Rechtsverhältnis, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist ein Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis widerspiegelt. Und das hat dann sozusagen auch in der Antike, dort wo Waren getauscht wurden, stattgefunden. Das heißt, es mussten sich zwei Subjekte als quasi freie Subjekte, deren Willen übereinstimmt in dem Akt des Tausches, gegeben sein. Diese Subjekte müssen darüber hinaus, die hatten darüber hinaus kein Interesse mehr an den Gebrauchswert dessen, was sie tauschen wollten, sondern jeweils nur ein Interesse an dem Gebrauchswert des anderen. Und sie mussten in Übereinstimmung finden im Hinblick auf die verschiedenen Quantitäten, in denen sie dann die unterschiedlichen Gebrauchswerte einander gleichsetzen konnten. Und da hat Heraklit ganz trefflich dann schon erkannt, dass das Geld als das allgemeine Äquivalent sozusagen das Medium bildet, durch das vermittelt alle Gebrauchswerte sich angeeignet werden können oder umgekehrt jede Ware sozusagen ihren Preis findet oder in Gold oder in Geld ihren Wert ausdrückt. Da steckt also eine Denknotwendigkeit ja dahinter, wenn wir tauschen, dass wir ein identisches tauschen, also das nennt sich ja Äquivalententausch, lässt sich unterscheiden von Potlatch oder Geschenktausch und andere Institutionen, nicht, wo es auf die Gleichheit nicht so ankommt. Nicht? Das sind ja auch Prestigegüter und gar nicht so sehr dann zum Verzehr geeignet, nicht? Sondern beim Frauentausch sind es Anweisungen darauf, dass man dass eine Frau in einen anderen Stand gewandert ist, nicht? Und man aufgrund der Reproduktionsprobleme also jetzt einen Mangel einer Frau hat, nicht? Und von dem anderen Stamm jetzt auch eine kommen muss, nicht? Und das wurde dann symbolisiert. Also solche. Der Genpool wurde auch erweitert dadurch. Nicht? Der Tausch ist ja auch nochmal eine allgemeinere Kategorie als der Warentausch im engeren Sinne, nicht? Dann im Kapitalismus, nicht? Ist ja ein spezifischer Warentausch und nur dieser spezifische kapitalistische Warentausch, der universell geworden ist, der spielt dann da eine Rolle, nicht? Wo dann auch diese gesellschaftliche Substanz, nicht? Also eine Substanz, die die dann dem Wert zugrunde liegt, nicht? Eine Rolle spielt. Kann. Aber diese Substanz ist ja auch nicht einfach so konstant zu denken, nicht? Sondern ist prozessural. Nicht? Es sind Durchschnittsbildungen und Prozesse, die das dann bewirken. Nicht? Aber es ist eine notwendige Denkvoraussetzung, dass wir zwei Waren, wenn wir sie gleich gegen gleich tauschen, ein Identisches an sich haben. Aber dass da dieses Identische in keiner Natureigenschaft liegen kann, nicht? Muss sie in einer gesellschaftlichen Eigenschaft liegen oder im menschlichen Denken selbst, nicht? Also in der Subjektivität, die sich dort entäußert. Nicht? Beziehungsweise wie Adorno sich da an einer Stelle ja mal ausdrückt, da muss etwas sein, was uns dann zu dieser Abstraktion einer Substanz nötigt. Nicht? Das muss in der Sache sozusagen uns nötigen. Nicht? Ja, aber ich finde das wirklich wichtig. Also als Unterschied eben zwischen dem alten Griechenland und heute, es blieb, also dieses Pantarei habe ich tatsächlich immer im Kopf dazu. Also es gab zwar ein paar Münzen, aber es gab nicht diese perverse Verselbstständigung des Geldes. Und man konnte zwar irgendwie etwas intelligenter tauschen oder etwas dümmer tauschen, aber letztendlich blieb das in einem Rahmen, dass es sozusagen, dass das Gemeinwesen sozusagen weiter funktionierte und dass man alles irgendwie innerhalb der Communities eben regulieren konnte. Und ich finde, dieser Sündenfall in Anführungsstrichen kam erst da, wo sozusagen der Besitz und die Akkumulation von Geld einen Wert in sich darstellte, der alles andere überstieg. Und von daher finde ich schon dieses griechische Modell gar nicht so schlecht. Da, wo eins war, wurde nämlich die menschliche Arbeitskraft. Nicht die Arbeit, das gab es vorher ja auch schon, aber die Arbeitskraft. Kraft selbst, dass man also seine eigenen produktiven Potenzen veräußert. Ja, aber es blieb immer in einem gewissen Fließgleichgewicht damals. Also man konnte halt ja, verschiedene Entscheidungen treffen und Dinge herstellen, kaufen, vertauschen, was auch immer. Und es gab aber nicht die Gefahr, dass jetzt eine Person oder ein Königreich durch eine besondere Abgebrühtheit sozusagen zum Nachteil aller anderen da die Wertakkumulation verschob gewissermaßen. Und das ist ja heute ganz anders. Es wurde nicht also, von vornherein schon für den Austausch produziert. Nicht? Also es wurde nicht nur von vornherein für den Austausch produziert, sondern es waren die gesellschaftlichen Bedingungen für kapitalistische Produktionsweise im modernen Sinne einfach nicht gegeben, weil... Ja, die technischen Mittel nicht... Die technischen Mittel nicht gegeben waren, die Freiheit aller Lohnarbeiter nicht... Die Freiheit der Lohnarbeiter nicht... Es gab... Die Antike reproduzierte sich im Wesentlichen der Sklavenarbeit, also durch unfreie... Ja, freie Arbeiter gab es auch, aber denen ging es dann noch schlechter als den Sklaven. Ja, also nur ganz rudimentär, das heißt... Gleichwohl fand so etwas statt wie Warentausch und dann ist ja das, und da liegt dann ein Moment schon drin begründet, dass sozusagen das antizipiert, was unter kapitalistischen Produktionsbedingungen dann universell wird. Nämlich, dass ein Drittes gefunden werden muss, in dem unterschiedliche Gebrauchswerte oder durch das unterschiedliche Gebrauchswerte gleichgesetzt werden können. Mhm. Also wenn ich zwei Paar Schuhe gegen einen Tisch tausche, dann brauche ich ein Maß, an dem gemessen ich sagen kann, zwei Paar Schuhe sind ein Tisch wert oder umgekehrt. Und denn es sind ja Dinge mit einem unterschiedlichen Gebrauchswert. Die Gebrauchswerte sind inkommensurabel, kann ich nicht vergleichen. Also muss ich auf etwas kommen, durch das diese unterschiedlichen Gebrauchswerte aneinander gleichgesetzt werden können. Und das geht nur darüber, dass ich absehe von der Verausgabung der jeweils konkret nützlichen Gestalt von Arbeit und diese reduziere auf ihre allgemein menschliche Gestalt, nämlich dass in jeder dieser Gebrauchswerte, in jedem dieser Gebrauchswerte, ein bestimmtes Quantum abstrakt menschliche Arbeit oder, wie Marx es formuliert, die Verausgabung von menschlichem Hirn, Muskel, Nerv etc. stattgefunden hat in der Zeit und dass in dem Moment, in dem wir tauschen, wir die bestimmten Quanta von abstrakt menschlicher Arbeit, die in den Gegenständen materialisiert wurden, sozusagen aneinander gleichsetzen. Oder nur dadurch, dass sie gleich sind, diese unterschiedlichen Gebrauchswerte auch tauschen können. Ja. Ach, lass uns doch einfach weitermachen. ja, wir dürfen leider nicht überziehen. wir werden natürlich nächsten Monat an dieser Stelle weitermachen. Das dann nochmal kurz zusammenfassen und dann das vertiefen. Mit der gesellschaftlichen Arbeit. Nicht? Das wird dann angekündigt werden, auch im Transmitter. Die Texte dafür sind schon in Arbeit. Und jetzt können wir doch noch mal Matthias Sparlinger, die vier Stücke hören, von 1975. Hm.